Abschnitt 34 aus Francesco Petrarca, Sonette, übersetzt und ausgewählt von Karl Streckfuß. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Sonett 251. Die Augen, die ich stets so heiß erhoben, der Fuß, das Angesicht, der Arm, die Hand, die zaubernd aus mir selber mich verbannt und aus dem Kreis der Menschen mich gehoben, das Lockenhaar, aus lauterm Gold gewoben, das Engelslächeln, das wie Blitz verschwand, dies schuf zum Eden einst dies Erdenland, jetzt ist's in wenig kalten Staub zerstoben. Und dennoch leb ich, mir zum Zorn und Leid, mit schwachem Kahn auf wild empörten Wogen hat das geliebte Licht sich mir entzogen. Nun sei kein Lied der Liebe mehr geweiht, vertrocknet ist die Ader süßer Lieder, von Klagen nur tönt meine Harfe wieder. Ende von Abschnitt 34.